Wer waren die Druiden? Hyperborea und Atlantis. In Kritias und im Timaios berichtet uns Plato von drei Schwestern, die den Garten der Hesperiden bewachten. Eine schwarze, eine weiße und eine andere von roter Hautfarbe. Schwarz, weiß und rot sind die Farben der Alchemie. Dieses ist uns von Atlantis her überliefert. Im Timaios findet sich dieser geheimnisvolle Satz: 1, 2, 3, aber wo ist die 4? Auch aus Montsegur entfliehen 4 Ritter mit dem Gralschatz, man kennt jedoch nur die Namen von dreien. Und wo ist der 4.? Beim alchemistischen Vorgang gibt es eine gelbe Farbe, die zwischen Weiß und Rot steht und die in Wirklichkeit das Weiß oder das Rot selbst ist. Sie befindet sich in einem Zustand der Unbestimmtheit. Somit ist die dritte Substanz, der dritte Stoff, der 4. Es müsste dann nach dem 5. gesucht werden, dem Stein der Weisen, der Quintessenz, dem Gral. Welche Farbe hat nun dieser 5. Stoff? Möglicherweise blau, eine der von den atlantischen Königen bei ihren festlichen und heiligen Bräuchen verwendete Farbe, zur Minne, zur Erinnerung an etwas Verlorenes, an etwas Vergangenes, das man nicht mehr besitzt, das nicht mehr vorhanden ist. Wo befanden sich nun dieses Blau, diese blaue Rasse, diese blauen Wesen? In Thule, im hohen Norden Hyperboreas. Vielleicht auf der Venus. Nach dem Buch Jürgen Spanuts Atlantis befand sich der versunkene Erdteil, die Heimat der Arier, dort, wo heute Helgoland liegt, in der Nordsee und nicht auf den Antillen und ebenso wenig auf den Kanarischen Inseln. Er dürfte bestimmt 1300 Jahre vor unserer Zeitrechnung untergegangen sein. Plato berichtet uns, dass man von Atlantis aus den Erdteil auf der anderen Seite des Meeres erreicht, das heißt unser Amerika. In keinem anderen Weltteil fühlt man dermaßen die Gegenwärtigkeit von Atlantis wie in Südamerika, denn dieses war ebenfalls atlantisch. Herkules, der ins Lateinische übertragene Name des Herakles, raubt die goldenen Äpfel aus dem Garten der Hesperiden und kämpft mit dem Riesen Antaios. Letzterer kann möglicherweise ein Gattungsbegriff für eine Rasse oder einen Völkerverband sein. Überall da, wo man die Wurzelsilbe an von Antaios antrifft, war nach Ansicht Carpentiers Atlantis. Es war also demzufolge in den Anden, auf den Antillen, in Andalusien. Nach dem Absinken ins Meer blieb nichts bestehen außer der Erinnerung an einen Riesen, der ein Held oder ein Gott gewesen sein mag. An ihn erinnern sich die Ligurer, welche in den aus dem Wasser wieder aufgetauchten Gebieten Europas leben. Das Wort Gigant, Riese, enthält übrigens auch die Wortsilbe Atlantis. Uralte Legenden berichten uns von Hyperborea, einem von Riesen, Giganten, von einer Gemeinschaft von Übermenschen bewohnten Erdteil, der sich noch weit hinter dem Nordpol befand, mit einer Stadt so durchsichtig wie Glas. Die weiße Haut dieser Wesen war nahezu blau, ihre Haare hatten die Farbe von mattem Gold wie aus Wolle. Die Frauen des hohen Nordens, Hyperboreas, waren von göttlicher Schönheit, sie waren Magierinnen und Priesterinnen, denen es durch ein übersinnliches Organ bzw. eine magische Vrielkraft möglich war, mit weit entfernten himmlischen Welten in Verbindung zu treten. Sie pflegten die magische Liebe. Der hohe Norden, Hyperborea, war mit allen übrigen Erdteilen verbunden und erstreckte sich auf die Gebiete der Arktis vor den Veränderungen der Erde, welche durch die zweite allgemeine Eiszeit hervorgerufen wurden. Island, Grönland und Spitzbergen sind noch Überreste jenes fabelhaften Kontinents. Atlantis war eine Art Halbinsel, eine verlängerte Landverbindung, die einem unmittelbaren Zugang vom hohen Norden, Hyperborea, zu dem Erdteil ermöglichte, den man heutzutage Amerika nennt. Aus dieser Tatsache erklärt sich auch die Erwähnung von Tula oder Thule durch die Tolteken, Olmeken und die Mayas, die ihre Herkunft aus Thule ableiten. Manche waren der Ansicht, dass der hohe Norden, Hyperborea und Atlantis ein und derselbe Erdteil waren, indem sie Platos Atlantis einfach in das Gebiet der jetzigen Arktis verlegten. Nach den Ausführungen von Sergio Hodin vertrat ein isländischer Alchemist, der im 16. Jahrhundert lebende Arne Saknussemm, diese Ansicht, und er sah Island als einen Rest des versunkenen Erdteiles an. Er behauptet, dass sich bei jenen Erdumwälzungen, welche den Untergang dieses Erdteils herbeiführten, alle in Zuckungen und in Erschütterungen geratenen Landmassen vermischt hätten, sodass der einzige Ort, wo heutzutage noch jene damalige Welt zu finden ist, das Erdinnere sei. Der Alchemist kannte auch den Weg, der dorthin führt. Dieser ungeheuer große Erdteil war noch während der prähistorischen Eiszeit vorhanden, auf der anderen Seite der großen europäischen Gletscher, deren eindrucksvolle Reste zu Beginn der historischen Zeiten zu sehen waren. Was waren die Wände wie aus Glas, von denen uns die Alten künden, jener riesenhafte Festungswall? Die Reisenden des Jahres 4500 vor unserer Zeitrechnung konnten noch jene Reste aus der Eiszeit betrachten, die sich ganz nahe beim Gott Borea befanden. Nach Auffassung der Chaldäer konnte man zum hohen Norden nur durch einen in Eis verborgenen, bis zum Euphrat heranreichenden Tunnel gelangen. Nach dem 4. Jahrtausend schmolzen die Gletscher schnell ab und ein Meer von Schlamm machte jede Verbindung zu Hyperborea unmöglich. Die Katastrophe überstanden die Felseninseln Islands und Grönlands, auf denen einige Hyperborea Zuflucht fanden. Und auch die Toteninsel Albion, die Weiße, irische Mönche besuchten im Mittelalter die beiden erst erwähnten Inseln und finden sie unbewohnt vor. Auch die Wikinger finden die Inseln verlassen vor. Lediglich in den Sagen der Edda entdeckt man noch Reste des Goldenen Bandes.